ritten drei Reiter zum Tore hinaus. Ali! Feins Liebchen, das schaute zum Fenster heraus. Ali! Und wenn es denn soll geschieden sein, so reich mir dein goldenes Ringelein. Ali! Ali! Scheidet, das ist der Tod. Ade. Er scheidet so manches Jungfräulein rot. Ade. Er scheidet so manchen Mann vom Weib, die konnten sich machen viel Zeit vertreib. Ade, Ade, Ade, ja. Scheidet das Kindlein wohl in der Wiegen? Ade. Wann werd ich mein schwarzbraunes Mädel noch kriegen? Ade. Und ist es nicht morgen, ach wär es doch heut, es macht uns all beide noch große Freude. Ade, Ade, Ade, Ade.